Grenzenlos hören, Bayern 2. Hörspielpool. Zen ist die größte Lüge aller Zeiten. Von Werner Penzel, Ikue Mori, Fred Frith. Hey, was glotzt du in der Gegend rum? Merkst du nicht, es geht um dich? Ich bin, was ich bin. Da gibt's nichts zu vergleichen. Dein Was heißt schon wichtig oder unwichtig? Mixing it, I think it's going to be mixing this with white rice. Mm-hmm. No. What do you think? I think it's good. Mm. Oh, I never expected this. Ha ha ha! We tried it! Yeah, exactly. Yeah, I'm happy to have you here. I have to do. Yeah, I've never tried this. You know, my impression is that brown rice is like, it's impossible to penetrate it within such a short time, short time. But this is like, it's okay. I mean, a little bit more. Even like, you can even like this. Verschwende deine Zeit nicht darüber nachzudenken, wer von uns der Talentierteste ist. Die Augen sagen nicht, klar, wir stehen niedriger, aber wir sehen mehr. Die Augenbrauen antworten nicht, keine Frage, wir sehen nichts, aber unsere Stellung ist höher. Der Berg weiß nicht, dass er hoch ist. Das Meer weiß nicht, dass es tief ist. Das Arschloch braucht sich nicht zu schämen, weil es bloß ein Arschloch ist. Die Füße müssen nicht streiken, weil sie bloß Füße sind. Der Kopf ist nicht das Allerwichtigste. Und der Nabel braucht sich nicht einzubilden, der Vater aller Dinge zu sein. Es fängt damit an, dass wir Ich sagen. Und alles, was danach kommt, ist Einbildung. Jeder denkt, sein Ich sei unveränderlich. Ein fester Punkt, um den sich alles dreht. Einer sagte, ich bin unsterblich. Lang schon ist er tot. Es gibt Leute, die betreiben Zen als Fortbildung. Das ist bloß Schminke. Zen ist keine Fortbildungsanstalt. Wenn normale Leute zu besonderen Menschen werden, das hat nichts mit Zen zu tun. Zen beginnt dann, wenn der Wettkampf mit den Ellenbogen aufhört. Zen schmeichelt dir nicht, es putzt dich aber auch nicht runter. Die Leute stehen auf Wunder und Magie. Sie lieben den Hokuspokus. Die Leute wollen sich nicht bemühen. Sie wollen bloß Erleuchtung. Sie wollen nicht Zen. Deshalb laufen sie den Sekten hinterher, die ihnen den Himmel auf Erden versprechen. Du bleibst beim Satori stehen. Du bleibst beim Geld stehen. Du bleibst beim Status stehen. Du bleibst beim Sex stehen. Zen bedeutet, geradeaus weitergehen. Geburt, Krankheit, Alter, Tod. Vertrödel sie nicht, deine kurze Zeit hier. Seltsam, dass sich keiner ernsthaft mit seinem eigenen Leben beschäftigt. Das Einzige, was die Leute verstehen in dieser Welt, ist das, was sie nützlich nennen. Und wohin hat uns das gebracht? Nirgendwohin. Okay. Wieso ständig über Gewinnen und Verlieren nachdenken? Wir glauben stets, dass es zwei Seiten gibt. Gutes und Schlechtes, Angenehmes und Unangenehmes. Richtiges und Falsches. Doch gibt es wirklich zwei Seiten? Es gibt nur eine Wirklichkeit. Und selbst die ist leer. Thank you. Wenn du sagst, Sazen sei gut für dich, stimmt etwas nicht. Sazen ist nichts Besonderes. Es ist nicht einmal nötig, sich dafür zu bedanken. Wäre es nicht seltsam, wenn ein Säugling zur Mutter sagte, bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich mir ständig in die Windeln scheiße. Ohne zu wissen, unbewusst, ist alles in Ordnung und entfaltet seine Aktivität spontan. Jeder Mensch ist schon seit ewigen Zeiten ein Buddha, dem es an nichts fehlt. Wenn du aber versuchst, durch Sazen zum Buddha zu werden, erinnert mich das an einen, der auf der Heimreise im Zug zu rennen anfängt. In der Hoffnung, schneller nach Hause zu kommen. Was auch immer du gerade denkst, schon ist's wieder vorbei. Wenn du träumst, ist dir nicht klar, dass du träumst. Es tut weh, wenn dir einer in die Backe kneift. Doch dieser Schmerz ist auch nur ein Traum. Ein Traum leistet dem Nächsten Gesellschaft. Deshalb erkennst du den Traum nicht als Traum. Wenn man dich im Traum zum Essen einlädt, ist es doch nur ein Traum. Der hat keine Kalorien. Die Schatten, die sich im Bewusstsein spiegeln, wieder und wieder aufgewärmt auf den Tisch zu bringen, das sind unsere illusionären Gedanken. Du lebst dein Leben wie ein Schlafwandler. Du hast Angst vor dem Tod? Keine Sorge. Das Sterben ist bislang noch jedem gelungen. Kanji sei wo satsu gyojin hanya haramita ji shoken go on kaiku to issai ku yak shari shi shiki hui ku ku hu i shiki shiki soku ze ku ku soku ze shiki Chu so gyo shiki yak bu nyo ze sha ri shi ze sho ho ku so fu sho fu metsu fu ku fu jo fu zo fu gen ze ko ku chu mu shiki mu ju so gyo shiki mu gen ni bi ze shin i mu i shiki kai mu Naishi muro shi yaku muro shi jin Muku shu metsu to kuchi yaku mutoku Imu shotoku dai satta e hanya haramita koshin kege Thank you. Zen ist die größte Lüge aller Zeiten. Von Werner Penzel, Ikuemori, Fred Frith. Zitate von Kodo Sawaki in der Übersetzung aus dem Japanischen von Muho Nölke, gesprochen von Andrea Hörnke-Tries. Ton und Technik Peter Hart. Originaltonaufnahmen Ayako Mugi. Komposition Ikuemori, Fred Frith. Realisation Werner Penzel. Produktion Bayerischer Rundfunk 2015. Redaktion Katharina Agathos.